hat neue Jeans. Hello, Jule. Let me see your new blue jeans. Let me see, let me see. Hey, die sitzt toll, Jule. Hello, Catherine. Hi, Jule. Na, Kay? Na, Kay? Hello, Danny. Jule's got new blue jeans. Blue jeans, blue jeans. Zeig mal, Jule. Hier, die hab ich an. An, an, an. Sieht man aber gar nicht, dass die neu sind. Danny? Das soll man ja auch nicht unbedingt sehen. Jeans sind ja eigentlich Arbeitshosen. Arbeitshosen? Woher hast du das denn? Das steht in Okay auf Seite 4. Das waren früher die Hosen von den Goldgräbern in Amerika. Da ist eine Jeans in Okay, die ist 130 Jahre alt. Die kostet heute 120.000 Mark. Und seit wann dürfen Mädchen Goldgräberhosen tragen? Und du trägst überhaupt keine Jeans. Na und? Na und? Hier auf den Rubbelkarten ist auch eine Jeans drauf. Rub-a-dub, rub-a-dub. Yes, Kay. Rub-a-dub, rub-a-dub. Rubbelkarten, los! Take your rub-a-dub cards. Die meisten sind einfach. Die kenne ich schon. Hier, Nummer 1 ist Jeans. In English, Danny. Number 1 is Jeans. Number 2 is Dress. Dress. No, Kay, that's wrong. Listen. Dress. Number 2 is dress. Number 3 is sweatshirt. Einfach. Einfach. Kann ich weitermachen? Die kenne ich auch. Yes, Jule. Go on. Number 4 is cap. Cap, cap, cap. Number 5 is sneakers. Number 5 is sneakers. Sneakers. Sneakers. Yes, Kay. Sneakers. I like sneakers. I like sneakers. Number 6 is skirt. Number 6 is skirt. Ich hab dich noch nie im Skirt gesehen, Jule. Nee, ich mag auch lieber Goldgräberhosen. Number 7 is socks. Socks. Number 7 is socks. And the last for you, Jule. Number 8 is pants. Number 8 is pants. Und ich hab dich noch nie in Pants gesehen, Danny. Pants, Pants! Jule, weißt du, dass du heute fast alles anhast, was auf den Rubbelkarten ist? Stimmt ja. Hier. Jeans, Sweatshirt, Cap und Socks. Und Sneakers hast du auch an. Kann man so alte Turnschuhe noch Sneakers nennen? Na klar, Jule, guck mal. Meine sind auch alt. Mine are old too. Old too. Ich habe keine Sneakers an. Keine Jeans, kein Sweatshirt, kein Cap. Hoffentlich hast du Pants an. Hab ich. And you, Kay? You don't need pants. You have a nice blue plumage. Was hast du zu Kay gesagt? Kay braucht keine Pants, hat sie gesagt. Richtig. Kay hat ein hübsches blaues Federkleid. Was heißt blaues Federkleid? Blue Plumage. Plumage! Ging ja toll mit den Rubbelkarten heute. Aber einmal sagt David noch alle für euch. Number 1 is Jeans. Number 2 is Dress. Number 3 is Sweatshirt. Number 4 is Cap. Number 5 is Sneakers. Number 6 is Skirt. Number 7 is Socks. Number 8 is Pants. Und jetzt habe ich eine Überraschung. Sam hat einen Rap für euch gemacht, in dem einige der Rubbelkartenwörter vorkommen. Ich bin gespannt, ob ihr sie entdeckt. Nehmt euch ein paar Münzen oder Papierschnipsel und legt sie auf die richtige Rubbelkarte, wenn ihr ein Wort erkennt. Du bist auch gleich dran. Hör gut zu. Here's the rap. Wow.